SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Kyle Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Eine Woche stellenweise doch ein bisschen emotional sehr anstrengend gesehen. Darum wird es allerhöchste Zeit, den Kopf zu frei machen und das mit fantastischer elektronischer Musik. Komm, reise einfach mit mir mit. Ich bin der Mental X. Wir reisen jetzt ins Wochenende und zwar mit instinktiven Gefühlen. Die Fingerspitzengefühle, die haben zum Beispiel Boss Axis aus Deutschland. Weiter hat er brandneue Sounds von Paul Hesendon. Und auch der Dominik Eulberg hat eine neue Scheibe veröffentlicht. Aber möchte ich die heutige dreistündige Reise gerade mit dem Safin-Team und About This. Schön, reist dich mit. Viel Spass. About James Holden und Spanier, dem Henry Seis, gehört auch sicher zu den schillerndsten und voraussichtlich exzentrischsten Technoproduzenten. Ich rede natürlich vom Dominik Eulberg. Lange ist jetzt ruhig gewesen. Jetzt gibt es eine neue EP, Taubenblut heisst sie. Und wo ist sie natürlich rausgekommen? Klar, auf seinem Stammlabel, auf seiner Ur-Homebase. Und zwar am Kölner Label Traumschallplatten. wer oder was ist ein Necklift und vor allem, was will es uns mitteilen? Das habe ich diese Woche gedacht, wo ich mal die ganze Promoscheibe durchgelost habe. Und das Erstaunliche ist gesehen, dass eigentlich gerade von drei Major-Labels von der Elektronika gleichzeitig neu Tracks in den nächsten paar Wochen eben von diesem Necklift-Projekt kommen. Und zwar auf der einen Seite mal Stil von Talent, das ist das Label von Oliver Kolecki. Das zweite wäre dann Koyun Edu Imbernon, ihres Suara Music. Und das dritte im Stan Kolev, sie Music Machine. Der Typ, ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, der kommt aus der Ukraine, ist glaube ich mal gerade 19 und hat ein unglaubliches Talent. Das ist Necklift und das ist Overcast. We'll be right back. schon nochmal der Necklef aus der Ukraine. Die letzten drei Tracks sind von ihm gesehen. Vorher ist das gelaufen und jetzt noch Flut. Ein EP, wo in 3 oder 4 Wochen rauskommt. Bei der weiss ich jetzt das Label nicht genau, aber ich tue sie zumindest auf Playlisten. Und Playlisten findest du wie gewohnt online auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du auch gerade nach der Sendung mit Podcast gratis zum Download und selbstverständlich steht der Podcast auch zur Verfügung via iTunes. Heute oben bringe ich dir brandneue Sounds, vor allem mit Fingerspitzengefühl. Das Fingerspitzengefühl haben Boss Axis. Sie kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus Thüringen und gehören so zum Parkettstand. Das Label rings um der Sole, sprich der Norman Flasskamp. Als Essential Tune in genau einer halben Stunde gehörst du in die neue Boss Axis und ich habe noch viel, viel mehr geile Sounds mitgebracht, unter anderem von Paul Hazentonk auf Manuel und. Massive. Was macht eigentlich das Berliner Label rings um Mandy, nämlich Get Physical? Die Frage haben wir gerade gestellt vor zwei Wochen und bumm, macht es schon Hammer. Und zwar ist das die Comedy Get Physical, produziert hat sie Sanja Exist, ziemlich fierce. Gut, sie haben das ganze Hausding mal so ein bisschen auf der Seite gelassen und sind richtig Techno. Und Mandy macht das hervorragend. Get Physical mit Exist. Ich bin der Mental X und das ist Mental X Electronic. Das heisst, es sind 16 Jahre die Radiosendung, die hilft, die anstrengende Arbeitswoche zu vergessen und Gedanken frei schweifen lassen, irgendwo im tiefsten Space. Hervorragend zum tiefsten Space passt der Timid Boy, eigentlich ein Hausproduzent. Na ja, okay, das ist seine neue Scheibe. Heisst, er ist mein Number 3 und ist auf seinem eigenen Label rausgekommen, nämlich auf Time Has Changed. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentalx. Dort findest du Playlisten, kann nach der Sendung und selbstverständlich auch den Podcast zum Gratis-Downloaden. not strong, but it works so. Du könntest vielleicht am einfachsten den Sound vom deutschen Techno-Duo Boss Axis beschrieben. Gut, mit ihrem Sound haben sie natürlich dann auch noch das perfekte Label gefunden, nämlich ein Stuttgarter Label, nämlich ein Parkett rings um der Sohle. Und diesem Label sind sie seit über 9 Jahren absolut treu. Zwischendurch releasen sie mal so etwas auf anderen Labels, wie zum Beispiel Traumschallplatten. Oder jetzt gibt es dann bald einmal noch ein Badge-Up von Box Access. Aber naja, das ist noch so in näherer Zukunft. Das hier ist ihre brandneue Scheibe. Rausgekommen wird sie in 2 oder 3 Wochen auf dem holländischen Label, nämlich auf Manual Music. Heissen tut sie, hey, jetzt kommt es wieder, es fängt so Phobia oder irgend so etwas. Naja, ich kriege es wahrscheinlich nicht ganz zusammen, aber für das gibt es eine Playlist und die findest du online auf srf.ch/mentlix. Das hier ist die brandneue Boss Access und Hintergrundinfos bekommst du online. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X.

ein Track, der in meine Jahresplaylist 2016 wird reingehen. Und zwar zum dritten Mal heute oben mit dabei. Und, das muss man auch sagen, in der schnelllebigen elektronischen Musik ist das wirklich doch ein Wunder, wenn ein Track es dreimal bewährt in einer Playlist schafft. Das ist Pross Brack. Aus Holland kommt ein Junge her und das ist ein Storytelling. Das hier ist göttlich. We'll be right back. perfekte Soundtrack, um die leicht chaotisch und emotional geladene Woche zu vergessen. Ich hoffe, du kannst abschalten, respektive abschalten, geistig im Radio und die Musik natürlich voll aufdrehen. Ich nehme dich mit in andere Sphären. Das ist ein Nocturna, und zwar mit Chlorophylia. Das ist Menschlichs Electronic, hier Professor Fios. Yeah. We'll be right back. kommt ursprünglich aus Mexiko und heisst Alfonso Muchacho. Nein, das ist kein Fake. Ich bin erst gerade kürzlich von einem Freund darauf angesprochen worden. Hey, das ist doch niemals nie sein richtiger Name. Doch tatsächlich, der Alfonso Muchacho ist jetzt aber vor einem halben Jahr nach London gezogen. Ideal für seine DJ- und Musikkarriere. Das da ist seine brandneue Scheibe. Wie sie heisst? Keine Ahnung. Aber sie ist auf der Playlist und ihr findet auf srf.ch/mentlex. Jazz aus Israel. Naja, gut. Es gibt aber auch so viele fantastische Produzenten, die derzeit aus Tel Aviv kommen. Ja gut, King hat gerade sein Album rausgebracht. Saha Z bringt jetzt demnächst eine aufgelosten Fan raus. Und der Typ da, der gehört auch in das Umfeld rings um den Guy Jay und den Guy Gerb. Und Chicola ist das mit Rosera zum zweiten Mal heute oben mit dabei. So, eine ganze Stunde haben wir noch. Aber schauen wir mal, so was das Club-technisch passiert das Wochenende in der Schweiz. Ich würde meinen Art Department. Art Department morgen oben seit langer Zeit wieder einmal in Zürich im Kaufleuten. Und ist das vielleicht ein bisschen zu heftig? Naja, das Kaufleuten hat so ein bisschen einen, wie kann man sagen, ambivalenten Ruf. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Da kannst du Art Department natürlich auch noch in Basel im Nordstern hören, das allerdings dann ein bisschen später am Morgen. Was sonst noch so passiert morgen im Clubland Schweiz, das erfährst du mit einer Club Selection. Das sind gut 20 Minuten hier auf SRF Virus. Ich bin der Mentlix, stand live hinter der Turntables im Studio am umeinander shaken, dir zwischendurch darauf aufmerksam machen, dass du den Podcast downloaden kannst und dir hoffentlich einfach eine gute Party Wochenende Sounds stimmig. So. So stimmt es von der Handy zu vermitteln. Juhu! Thank you.

aus Richie Hawtin, naja gut, zumindest einer von seinen Zöglingen, nämlich Matador, ist bekannt worden vor allem durch seine sehr hypnotischen Techno-Sachen und die zelebriert er seit gut 2 Jahren eben unter anderem beim Richie Hawtin auf Minus Music. Wo gehst du das Wochenende in Ausgang? Ich habe so die besten Events für meinen Geschmack zusammengestellt und die erfährst du genau hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Morgen kannst du in Zürich wieder mal ins Kaufleuten gehen. Naja, okay, Kaufleuten ist so ein bisschen Sache. Der Name... Ja, in den 90er Jahren war es richtig furchtbar gewesen. Aber seit sie neue Booker und A&R haben, geht es ziemlich zur Sache, vor allem mit ganz hochkarätigen Gästen. Zum Beispiel war erst gerade neulich mal Karl Cox da gewesen, dann der Guy Gerber. Heute zu oben sind Art Department dort, genau. Möchtest du aber lieber Art Department in Basel hören, kannst du natürlich dann auch am frühen Morgen nach Basel. Dort haben wir nämlich das Nordstern, wo jetzt auf dem Schiff ist. Dort spielen die Jungs von Art Department ebenfalls noch. Im Hive sind heute so bei Adana Twins. Das heisst, es gibt ein bisschen, ich sag mal, spacigen Tech-House-Sound dort. Während im Supermarket ist der Valentino Cazziani wieder mal am Start. Der ist vor allem so in der Minimal-Techno-Ära eine sehr grosse Nummer gewesen, hat aber nicht Minimal-Techno gemacht, sondern schon eher zügige Hardhouse-Music. Zu guter Letzt haben wir noch in Luzern den Rock-Club und die triumphieren heute so bei Techno oder respektive morgen so bei Techno-Sounds mit dem Karate aus Berlin. We'll be right back. wir wieder endgültig in der Welt von der farbigen Pille nachkommen. Na, wie der Mary-Mix. Und zwar von Sacred Bali Spirit. Im Original von Navar. Eine sehr solide Hausnummer im Original, aber einfach der Navid Mayer hat wirklich einen Monster Space Remix gemacht. Schonung, ohne nicht Minimum ein Shake Classic. Und naja gut, da hat sich in den letzten 16 Jahren ja einiges angesammelt. Und diesmal, heute oben, habe ich mich für eine Nummer aus dem Jahr 2009 entschieden, nämlich Tears for Fears aus den 80er Jahren. Und zwar mit A Shout, das ist der Miller Remix, ein riesen Club-Hit gesehen. Brandneue Sounds von Paul Hazengong und von Dominik Eulberg vorgestellt und da natürlich noch eine extrem coole, sehr deepy und sexy Hausnummer von Kane namens Epidemic. Hast du erst spät eingeschaltet oder findest du, habe ich die erste Stunde doch verpasst? Kein Problem. In einer Stunde steht der Podcast ready und zwar auf srf.ch/mentalx. Kannst du ihn gratis downloaden und selbstverständlich auch in etwa Stunde, eineinhalb bekommst du ihn for free auf iTunes. Die Playlist ist alles spätestens am Montag online und ich würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich am nächsten Freitag wieder für dich hier live hinter den Turntables und jetzt sage ich, genieß dein Wochenende und zieh dich vor allem warm an, dass sie bis grusig fröstelig kalt. Wow. Naja. Schön tanzen, dann wird's warm. Komm, gute Nacht, bis dann, ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.